O, die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten ein, außer es wird euch erlaubt, zu Urteilnahme an, einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten, sondern wenn ihr hereingerufen werdet, dann tretet ein, und wenn ihr gegessen habt, dann geht auseinander und tut dies, ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber schämt sich nicht vor der Wahrheit, und wenn ihr sie um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es steht euch nicht zu, dem Gesandten Allahs Leid zuzufügen und auch nicht jemals seine Gattinnen nach ihm zu heiraten. Gewiss, das wäre bei Allah etwas Ungeheuerliches.